das war der Ausgangspunkt. Wie es dann weiterging, das war ja dann also von der unnötigen Operation bis dass ich durch Tablettenwirkung, die ich hatte, gegen meinen Willen behandelt wurde und durch die Behandlung noch in den klinischen Tod geschossen wurde. Das ist alles beweisbar, das habe ich. Und weil ich mich dagegen gewehrt habe, auch noch für verrückt erklärt wurde. Das ist frech. Also wenn da irgendwo so ein falsches psychiatrisches Gutachten mehr ist, dann würde ich das gerne auch sehen. Ich habe nämlich ungefähr 10 Kilo dieser Falschgutachten. 10 Kilo? Ja, von verschiedensten Leuten. Und ich werte mal aus, ob da irgendwo auch nur ein einziges Mal in einem Gutachten die Wahrheit drin steht. Machen lassen, indem ich ein Gegengutachten gemacht habe und dann praktisch dieser untergeschobene Wahn in eine Traumatisierung umgewandelt wurde, was ja auch stimmt, weil ich war ja auf der Intensivstation aufgrund ärztlichen Verschuldens, wurde ja reanimiert und habe da während 2 Tage mehrere Wachepisoden gehabt und habe mich breitbeinig an 6 Stellen körperlich fixiert, mit Blasen, Katheter ausgerüstet und völlig nackt, weil durch eine Reanimation wird ja der Körper auch gekühlt. Also das hat man offenbar bei mir gemacht. Also es ist unglaublich, was mir passiert ist. Ja, vielleicht hat man auch Dinge gemacht, von denen Sie gar nichts wissen dürfen. Ich ahne es. Nee, ich weiß bestimmte Sachen, aber ich kann leider keine Anzeige machen. Also ist mir schon klar, die Birgit weiß auch Bescheid. Ja. Denn es gibt ja Dinge, die entsprechen ja gar nicht dem Untersuchungszweck oder würden den Untersuchungszweck gar nicht irgendwie unterstützen. Naja, das war ja so, ich habe ja das Krankenhaus verlassen, ich wollte ja nicht behandelt werden, weil ich wusste ja, ich habe nichts überdosiert. Und ich hatte das Medikament Lyrica, hatte ich verschrieben gekriegt von meinem Hausarzt, weil ich aufgrund der Operation, die ja dann auch noch für eine Studie war, auch das lässt sich beweisen, die Operation war nicht nötig, das steht in der Unfallleitlinie, mir hatte man das ja nicht gesagt. Und ich habe es erst danach herausgefunden, nachdem ich den Durchgangsarztbericht gelesen habe, den ich vor der Operation nicht bekam, sondern erst danach. Und da steht da, Weber-B-Fraktur nicht disloziert. AO-Klassifizierung 44B1. Dann habe ich in der gültigen Unfallleitlinie in Deutschland nachgeguckt unter Sprunggelenksfrakturen. Die 44 steht für Sprunggelenk. Nicht dislozierte Weber-B-Fraktur, nicht operativ. So. Dann habe ich die Behandlungsunterlagen herausgefordert von dieser Klinik. Die bekam ich nicht. Hatte einen Disput mit dem Professor von dieser Unfallchirurgie und der hat mich aufgrund dessen, weil er sich da offensichtlich belästigt gefühlt hat, in die Psychiatrie einweisen lassen. Da durfte ich dann nach 24 Stunden wieder gehen, weil man nichts festgestellt hatte. Aber ich hatte halt schon mal diese Paranoia, die mir da unterstellt wurde, ne? Weil also dem habe ich ja natürlich dort in der Psychiatrie erzählt, was mir passiert ist, haben die ja nicht geglaubt. So was gibt es in Deutschland nicht. Und wenn du dann keine Beweise hast, weil die kriegst du ja erst 7 Monate später, ja, die ganzen Behandlungsunterlagen und da ging dann auch heraus, dass ich tatsächlich für eine Studie operiert wurde, dass mir etwas ex- und transplantiert wurde, ich weiß bis heute nicht was, steht aber in den Unterlagen, ja, und die Studie, ich weiß, dass alle in Deutschland durchgeführten Studien müssen im Freiburger Studienregister registriert werden. Die Studiennummer fand ich auf einer Röntgen-CD, die ich aufgrund der Behandlungsunterlagen mitgeliefert gekriegt hatte, hatte die bei Freiburger Studienregister eingegeben und wurde da fündig. So, und diese Studie, die beinhaltet 5 Prozeduren und ich habe 5 ID-Nummern ebenfalls noch auf dieser selben Röntgen-CD gefunden. Da war ganz klar, dass ich für diese Studie operiert wurde. Also ja, ich hatte keine Ahnung, dass die Operation überhaupt nicht nötig ist. Es gibt einen Bericht in den Medien, da steht drin, Experimente unter der Narkose haben eine lange Tradition. Mhm. Den habe ich mal gelesen und aufbewahrt, den kann ich Ihnen mal zusenden. Ach, ich will es gar nicht wissen, weil ich habe, ehrlich gesagt, ich bin so fertig dadurch. Ich hatte dann, es gab auch ganz erhebliche Narkoseprobleme, weil die mich einfach 24 Stunden ohne Wasser haben liegen lassen. Das heißt, ich war völlig dehydriert, weil ich immer wieder verschoben wurde. Wahrscheinlich. Also ich weiß heute, dass dieser Oberarzt, der Prüfer von dieser Studie war, musste der offenbar erst Zeit haben, um an meiner Operation teilnehmen zu lassen. Und dann haben die mich immer wieder hinten rausgezögert. Und ich war am Ende 24 Stunden ohne Wasser. Es gab ganz erhebliche Narkoseprobleme. Ich bin wach geworden, konnte mich nicht rühren und habe das also mitgekriegt. Die sind gerannt. Es ging da um mein Herz, das weiß ich. Und als ich dann die Unterlagen hatte, habe ich gesehen, es gibt mitten in der Operation während des Narkoseverlaufsprotokolls für 20 Minuten keine Aufzeichnung. So, hinterher wurde ich nicht wach. Ich weiß auch gar nicht, warum ich über, ob ich überhaupt im Aufwachraum lag. Man hat mich also antagonisiert. Das ist also immer, eine Antagonisierung ist immer eine, ein negatives Image für den Verlauf einer Narkose. Also man sagt immer Antagonisierung als letzte Option. Dann fragt sich natürlich, letzte Option vor was, ne? Macht man nicht gerne. Das ist ja diese Narkosemittel, die sind ja Opiate. Also ich habe Sufentanil gekriegt und wenn man mal guckt, das ist 1000-mal wirksamer als Morphium. Und antagonisiert wird es mit Naloxon, also ähnlich wie man eben auch Heroin antagonisiert. Denn Opiate, Heroin ist die gleiche Gruppe. Heroin wird ja aus Opiaten hergestellt. Und ich hatte dann ein Entzugssyndrom und ich hatte keine Ahnung, was es war. Ich wusste es nicht. Ich hatte Schweißausbrüche, ich hatte Krämpfe, ich habe am ganzen Körper gezittert. Es war, ich konnte nichts bei mir behalten, ich habe ständig erbrochen und ich habe das natürlich auf Narkose, Rückstände halt zurückgeführt, weil ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und habe auch meine Bettnachbarin gefragt, ich hatte Haarausfall, ganze Kopfkissen voller Haare und der ging's gut nach der Narkose und mir nicht. So, und dann sehe ich im Entlassbrief, ich war also 7 Tage auf der Station, und dann sehe ich im Entlassbrief steht, dass ich keine Schmerzmittel, nur Novalgin gekriegt habe und stattdessen Dipiperon. Dipiperon ist ein Neuroleptikum und ich hatte keine Ahnung. Das habe ich 7 Tage gekriegt. Das gibt man, ich habe dann geguckt nach Anästhesie, Neuroleptika nach Anästhesie, da kommen mehrere Sachen in Frage. Verhinderung eines postoperativen Delirs. Kann sein, weil ich war ja dehydriert. Voraussetzung oder Ätiologie für das Auftreten eines postoperativen Delirs ist zum Beispiel Dehydrierung, also Volumenmangel etc. Oder man setzt Neuroleptika nach einer Anästhesie auch ein, um ein Entzugssyndrom abzumildern. So, jetzt hört man ja Entzugssyndrom und dann stellt sich ja die Frage, ja, wieso? Ich habe aber noch niemals Drogen genommen und ein Entzugssyndrom kann sich auch dann entwickeln, wenn ein Opioid-Naiver, also das heißt noch nie jemand, der Opiate gekriegt hat oder genommen hat, antagonisiert wird. Und das passiert ziemlich häufig. Plus das verschweigt man. Und dann kriegen die Leute dann erstmal eine ordentliche Dosis Haloperidol. Das ist ja der Goldstandard zur Verhinderung postoperativen Delirs. Ich vermute, ich habe das gekriegt. Ich sehe es nicht in den Unterlagen, haben sie nicht drin. Es ist aber ein Medikament drin, was also zu diesen Dosierungen, was sie da geschrieben haben, nicht passt. Und dann habe ich mal geguckt und dann könnte das Haloperidol von der Dosierung her sein. So, und danach gibt man dann eben, das ist ja ein hochpotentes Neuroleptika, und danach gibt man eben Melperon oder auch Dipiperon. Das ist ja dann mittelfristig, also mitteldosiertes Neuroleptikum. Und das habe ich ja gekriegt. Ohne dass man mir das gesagt hat. So, und dann war ich 3 Tage zu Hause und dann ging es wieder los. Zittern am ganzen Körper, Schweißausbrüche. Ich konnte keine Tasse halten, ich konnte nichts essen. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich hatte 18 Kilo abgenommen in 7 Monaten, weil ich gar nichts bei mir behalten konnte. Also das war unglaublich. Und hatte ständig das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Aber dann bin ich zu der Psychiaterin, die wir hier hatten in unserer Stadt. Und die hat auch geschrieben, ja, Anpassungsstörung, das heißt akute Belastungsreaktion, die Vorstufe ist eine Anpassungsstörung. Und zittert am ganzen Körper, Gewichtsverlust etc. und so weiter. Ja. Und wollte mich wieder mit Neuroleptika behandeln, das habe ich aber abgelehnt. Also sie hat mir verschiedene Medikamente verschrieben, die habe ich aber nicht genommen. Und nach einem halben Jahr ging es mir dann besser, das muss man sich mal vorstellen. In der Zwischenzeit hat es aber mein Beintheater gemacht. Ich saß also aufgrund der Operation 10 Wochen im Rollstuhl und überhaupt nicht laufen. Ich hatte Durchblutungsstörungen drin. Und durch die Operation hat man mir ja eine Osteosynthese, jetzt weiß ich nicht, ob Sie wissen, was das ist. Das ist eine Platte mit Schrauben, die wird in den Knochen, du musst mich erst abmelden, Max, in den Knochen reingebohrt, um statt einer äußeren Schienung, wie man es ja normalerweise bei einem Knochenbruch macht, ist eine Osteosynthese die innere Schienung. Das heißt, der Knochen wird mit diesen Platten und Schrauben zur Heilung gebracht. Die Sache ist ziemlich umstritten, weil also macht man eigentlich nur wenn die Frakturenden so weit voneinander entfernt sind, dass eine natürliche Heilung nicht nötig ist. Jetzt war das ja bei mir nicht der Fall, weil nämlich der Knochen ja gar nicht disloziert war, das heißt nicht verschoben. Nicht verschoben, nicht verdreht, disloziert, ne? Nicht disloziert ist klar. Und ich sehe das auch auf diesem Ursprungsröntgenbild, was man mir ja auch nach der Operation wiedergegeben hat, weil das in der Aufnahmeklinik geschah und ich die ja mitgenommen hatte und vorher nicht angeguckt habe. Es ist nur ein weißer Frakturspalt, es ist überhaupt nicht voneinander entfernt, die Knochen. Ja, und Knochen ist das Einzige im Körper, was wir haben, was sich narbenlos selbst heilt. Wir brauchen keine Operation, es sei denn, der Knochen ist so verdreht, dass man es eben operativ machen muss oder es ist ein offener Knochenbruch. Das heißt, der Knochen, der gebrochen ist, der spießt durch die Haut, na, dann muss man es natürlich operieren, ist ja klar. War bei mir alles nicht. Ja, und dieses Metall sollte eigentlich ein Jahr drin bleiben. Dadurch, dass aber Durchblutungsstörungen waren und ich nicht laufen konnte, hat man es nach 14 Wochen wieder rausgemacht. Das ist sehr selten. Nachdem das Metall raus war, konnte man auch ein MRT machen. Das kann man ja mit Metall nicht, ist ja logisch. MRT ist ja magnetisch. Und da hat man dann gesehen, dass statt dieser nicht dislozierten Weber-B-Fraktur, die ich hatte, plötzlich eine mehr frakturierte Weber-C-Fraktur ist. Weber-C ist schon diese, ist praktisch die mit den größten, also die, ja, die problematischste aller Sprunggelenksfrakturen und dann auch noch mehr frakturiert. Also da hat man mir ganz klar einen Schaden beigebracht. Was mir extern transportiert ist, weiß ich nicht. Das steht auch nicht drin. In den Unterlagen steht Transplantat, Spender-ID, Explantat, Eigen-KB, KB heißt Knochenbank, also fragen Sie mich, ich weiß es nicht. Es ist einfach nur grausam. Jetzt hatte ich natürlich immer Schmerzen, die ganzen Monate lang. Dann geht es ja los mit Schmerzmitteln, dann nehmen Sie Paracetamol, Aspirin, Diclofenac, den ganzen Kram, Ibuprofen. Das habe ich also viele Monate gemacht, bis ich dann meinen Magen gewehrt hat, gerade auf dieses Ibuprofen, und ich dann Blut erbrochen habe. Worauf dann mein Hausarzt gesagt hat, also wir machen jetzt Folgendes, wir nehmen das Lyrica. Vermutlich sind es neuropathische Schmerzen und da ist das Lyrica ganz gut. Ja, wenn man jetzt das Lyrica sich anschaut und den Beipackzettel liest, dann sind da so ungefähr 170 Nebenwirkungen drauf. Ja, und ich habe ein paar davon gekriegt bei der ersten Einnahme. Und ich habe da so dosiert, wie man das eigentlich machen muss. Ich hatte, die Dosierungsrichtlinie ist 300 bis 600 Milligramm pro Tag. Und ich habe zweimal 125 genommen im Abstand. Und ich konnte weder sprechen. Das hat also mein Sprachzentrum, ich würde nicht sagen gelähmt, aber ich hatte Wortfindungsstörungen. Ich konnte die Zunge nicht richtig bewegen. Ich war schläfrig benommen und ich konnte auch nicht laufen. Weil Lyrica ist eigentlich im Grunde genommen ein Antiepileptikum und um epileptische Anfälle zu verhindern, werden ja die Muskeln relaxiert, das heißt gelockert, damit eben keine Krampfanfälle entstehen können. Das ist ja eigentlich der Ursprung dieses Medikaments. Jetzt hat sich das bei mir so ausgewirkt, dass meine Muskeln so wie Pudding waren, dass ich auch nicht laufen konnte. Jetzt hat natürlich mein Mann, weil er das ja nicht wusste, der hat sich ja Gedanken gemacht. Ich habe dem gesagt, das Medikament, was ich nehme, hat Nebenwirkungen. Und der hat sich Gedanken gemacht und hat natürlich einen Notarzt angerufen. Und als der dann kam, hat er mich genötigt, mit ins Krankenhaus zu kommen. Und ich wollte aber nicht, weil ich wusste, das ist nicht viel. Und es wurde auch von Minute zu Minute besser. Also als der kam, konnte ich schon wieder einzelne Worte sprechen, aber noch keine richtigen, kompletten, richtig, also so wie ich jetzt formuliere, das war einfach nicht möglich. Und dann fing er an, mich anzuschreien, wenn sie nicht sofort mitkommen, rufe ich die Polizei. Und dann bin ich aufgestanden, obwohl ich kaum laufen konnte und stehen konnte, weil ich war wirklich wie ein Pudding, also es ist unglaublich. Und habe zu dem gesagt, sie sind ja dumm. Dann hat er mich angebrüllt. Das lasse ich mir von ihnen nicht bieten. So, und dann musste ich mit. Ich habe mich auch nicht weiter gewehrt, konnte ja eh nicht, in dem war ja eh nichts möglich. Und im Krankenhaus bin mit dem Rettungswagen, also mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Wir haben also nicht weit weg vom Krankenhaus gewohnt. Das waren also mal 3 Minuten Fahrzeit, weil es nur 900 Meter sind. Und hat man mir Blut genommen. Das war okay. Und hat mir aber einen Zugang gelegt. Und in der Zwischenzeit durch die kalte Luft, es war Februar, war ich also voll wieder da. Bloß noch schlapp. Und Ich sehe den Zugang, nehme den raus, gebe ihn dieser Ärztin und sage, nee, hier kommen keine weiteren Medikamente rein, ich gehe jetzt, es geht mir besser. Dann bin ich los, es hat natürlich keiner an Schuhe gedacht. Ich war ja im Krankenwagen, da hat keiner an Schuhe gedacht, ich auch nicht. Aber es war kein Schnee und es war kein Regen und hatte so dicke Protisocken an, solche na, Kuschelsocken da. Und hab's ja nicht weit. Und bin einfach gelaufen. Ich hatte Panik, weil ich wollte einfach nichts in meinen Venen rein. Was legt die mir in Zugang? Die hat mir nichts gesagt. Was sollte das? Und da der ja mich vorher bedroht hat, der lässt sich das nicht bieten, habe ich ja mit allem gerechnet. Also nichts wie weg da. So, ich war noch gar nicht weit. Dann kam ein Polizeiwagen. Und mir war auch klar, dass die wegen mir da waren. Und ich habe auch nichts gesagt. Ich bin da eingestiegen. Die haben gesagt, kommen Sie bitte mit. Und da habe ich auch keinen Widerstand geleistet, gar nichts. Bin auf das Auto sogar noch zugelaufen, 3 oder 4 Meter. Und dann hat der hinten im Fond eine Akte weggeräumt. Und da durfte ich dann Platz nehmen und ich wurde zurückgeführt ins Krankenhaus. Dort wurde ich mit dem Polizisten in einen Raum geführt. Und da habe ich dann eine Viertelstunde, 20 Minuten gewartet. Habe mit dem Polizisten auch geredet. Ich habe nämlich, mir lief die Nase und da war neben mir war ein Schrank. Da stand drauf Verbandsmittel und da habe ich gedacht, na, vielleicht ist da ein Stück Zellstoff drin, guckst halt mal. Und dann sagte der noch zu mir, lass bitte die Fächer zu. Ja, habe ich auch gemacht, habe dann einen Ärmel genommen, ich hatte einen Jogginganzug an. Ja, dann kamen 3 rein, ein Arzt, die Ärztin, die mir Blut genommen hat, den Arzt mittlerweile kenne ich auch. Jetzt, damals kannte ich ihn nicht, denn es war das erste Mal in diesem Krankenhaus. Ich war ja vorher nie krank. Und eine Schwester und haben mich, ich habe auf dem Stuhl gesessen, legen Sie sich bitte hin, das habe ich auch gemacht. Dann nahmen die meinen Arzt, meinen Arm. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Also jedenfalls haben die meinen Arm dann genommen und haben mir was gespritzt und ich war innerhalb von Sekunden weg. Und ich konnte aber noch sagen, deswegen wissen, kann man auch sagen, wie lange das gedauert hat, bis ich weg war. Bitte lassen Sie das, ich will das nicht, ich habe eine Patientenverfügung, was soll denn das? Und weg war ich. So, aufgewacht bin ich das erste Mal, wann das war, weiß ich nicht, war ich breitbeinig fixiert, vollkommen nackt, mit Blasenkatheter und über die Brüste auch so, von den Schultern her, aber so, dass die regelrecht eingeschnürt waren, wie Sadomaso. Ich habe an ihr runtergeguckt und habe es nicht fassen können und war wieder weg. Und solche kurzen Wachepisoden, die, also ich würde sagen, zwischen 20 Sekunden und einer Minute waren, gab es mehrere. Ja, und ich war immer nackt, immer. Im Nachhinein haben sie mir einen Suizid unterstellt. Sie haben gesagt, ich wollte mich umbringen, man hätte mich fixieren und sedieren müssen, haben mich unter Betreuung gestellt, währenddem ich noch auf dieser, in diesem Krankenhaus lag. Das habe ich alles am 15., das war vom 13.2. bis 15.2.11, die Sache. Und am 15.2. bin ich ja dann, haben sie mich also erwachen lassen. Da war ich immer noch nackt, sollte mich anziehen und mir drückte man irgendwelche Papiere in die Hand, die ich gar nicht lesen konnte, weil das alles noch verschwommen war. Und ich musste nach, musste in so eine psychiatrische Klinik mit diesen Unterlagen. Der hat die gelesen und ich konnte wieder gehen. So, abends habe ich dann begriffen, was überhaupt los war, weil dann konnte ich ja wieder lesen, weil das war Nachmittag, wo ich da gelandet bin. Mein Mann ist da auch hinterhergefahren. Der war in der Zwischenzeit als Betreuer eingesetzt. So, ich stand A unter Betreuung. Man hatte mir einen Suizid unterstellt und ich habe überhaupt nichts kapiert. Ich habe wirklich gedacht, das ist die Rache von diesem Notarzt. Ich bekam dann 4 Monate später mal die Unterlagen und habe gesehen, was passiert ist. Jetzt habe ich ja selber ein bisschen medizinische Kenntnisse. Ich habe hier Blutgase, die hat man arteriell abgenommen. Ich hatte einen Pack liegen. Die Blutgase, die liegen im letalen Bereich. Das heißt, ich musste reanimiert werden. Ich sah das auch. Es gab hier 480 mal Herzdruckmassage. Das ist über 6 Minuten. Was passiert ist, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe die Sachen bei der AOK. Die haben das seit einem Jahr. Im März haben sie es seit einem Jahr. Tun sich nicht regen. Ich habe einen Anwalt, der sagt, wir machen jetzt über einen Rechtsmediziner ein Gutachten. Ich habe ein PO2 drin in diesem Blutgas. Und Blutgas nimmt man ja sowieso ganz selten ab. Das sind ja keine normalen Werte, wie eine normale Blutuntersuchung, sondern das nimmt man arteriell ab. Und arterielle Blutgasuntersuchung macht man, also wenn Sie mal gucken, wann das, wie das gemacht wird, und mit einem peripheren arteriellen Katheter. Und Sie gucken mal, mir wurde ja sogar arterielle Temperatur gemessen. Ich hatte eine Untertemperatur. Also die haben mich gekühlt. Thermische Hypothermie, das macht man gerade bei Reanimationen oder danach, um die neurologischen um die neurologischen Defizite nicht so tief werden zu lassen, also dass dahinter ja kein Hirnschaden entsteht. Da habe ich jetzt eine Frage. Als Sie da nackt im Bett lagen, breitbeinig, hatten Sie eine Zudecke drüber? Nein. Hatten Sie gefroren? Nein. Ich habe nicht gefroren. Ich war ja meistens benebelt. Und für die kurzen Momente, wo ich da wach wurde, habe ich überhaupt nichts gespürt. Außer ich bin wach, ich sehe hier, stimmt was nicht, und dann war ich wieder weg. Haben Sie später irgendwie erforschen können, was man Ihnen da gespritzt hat? Die sagen, es ist Midazolam, aber Midazolam braucht IV, also intravenös verabreicht, 2 bis 3 Minuten zu wirken. Ich nehme an Ketamin. Ich habe ja auch diese Medikamente. Ich habe, nachdem ich die Unterlagen gekriegt habe, habe ich nicht nur Midazolam gekriegt, ich habe Ketamin S gekriegt, ich habe Haloperidol gekriegt, ich habe Katecholamine gekriegt, also Adrenalin etc. Ich wurde ja wiederbelebt, das sehe ich. Ich habe Natriumbicarbonat gekriegt, ich habe Kaliumchlorid gekriegt. Kaliumchlorid ist Bestandteil der Todesspritze zum Beispiel. Das setzt ja den Herzschlag runter. Na, also man tut mit Kaliumchlorid zum Beispiel auch Föten im Mutterleib töten, wenn man will, dass die nicht lebend geboren werden. Dann nimmt man auch Kaliumchlorid. Mit Kaliumchlorid kann man sich umbringen. Weil direkt ins Herz geschossen tut es den Herzschlag senken. Das macht man medizinisch, wenn es zum Beispiel eine Tachykardie, therapieresistente Tachykardie vorliegt. Das ist ein zu schneller Herzschlag. Das hat man nach der Reanimation durch das Adrenalin. Kommt dann der Blutkreislauf wieder in Schuss und in Schwung, dann ist erstmal der Herzschlag zu schnell. Das heißt, man muss ihn dann senken. Da nimmt man eben auch, wenn es therapieresistent ist, eben auch dieses Kaliumchlorid. Oder man gibt auch ACE-Hämmer. Das habe ich übrigens auch gekriegt, ACE-Hämmer. Und so weiter und so fort. Und das sehe ich ja alles in den Unterlagen. Brauche ja nur gucken, was habe ich denn für Medikamente gekriegt. Wie funktioniert so eine Wiederbelebung? Dann zuerst, wie die funktioniert. Naja, natürlich, das ist ja klar. Man macht ja man macht Herzdruckmassage. Nach den neuen Gliedes macht man das also 30 Mal und dann 30 Mal drücken und 2 Mal beatmen. So, und das macht man. Ein Zyklus besteht aus 5 Mal, diesen 30 Mal plus den 2 Atemzügen, die man gibt, weil man ja nicht gleich Zeit hat, den Menschen zu intubieren. Die Zeit hat man nicht. Man muss erstmal die Herzdruckmassage, ist vordergründig. So, und 5 mal 3, das sind 150. Bei 480 mal Herzdruckmassage können Sie sich ausrechnen, sind es über 6 Minuten, weil ein Zyklus, also 5 mal 30 zu 2, dauert 2 Minuten. Alles Handarbeit? Alles Handarbeit. Meistens. Aber in großen Kliniken haben die auch solche Manschetten, die man dem Patienten umlegt. Das weiß ich aber nicht. Man legt also den Patienten erstmal auf ein Reanimationsbrett oder eine harte Unterlage. Und dann wird mit beiden Händen gedrückt. Der Brustkorb wird in der Mitte, zwischen den beiden Brustwarzen etwa, wird 4 bis 6 Zentimeter eingedrückt. Es kommt sehr oft zu Rippenbrüchen, macht aber nichts, verknorpelt hinterher und so weiter. Lesen Sie es durch, Reanimation. Mhm. Ist denn heute noch etwas von diesen Leiden übrig geblieben? Ich habe Herzrhythmusprobleme. Ich habe Nierenprobleme, also in den Aufzeichnungen vom Krankenhaus ist Nierenversagen drin. Schockniere sagt Ihnen ja vielleicht etwas, wenn die Organe nicht durchblutet werden, dann kommt es zur Nekrose, das heißt absterbendes Gewebe. Ich habe eine Schockniere drin gehabt, 26,5 Stunden keine Urinaufzeichnung, also kann man ja nur davon ausgehen, dass da hier das Nierenversagen gibt. Und die Blutwerte sind so extrem. Ich habe ja nur PO2 21, die letale Schwelle ist bei 30. Ab 60 wird schon kontrolliert beatmet, das heißt intubiert. Mein Mann hat mir auch erst abends zu mir gelassen. Vermutlich wollte man nicht, dass der sieht, dass ich noch intubiert bin. Den hat man also auch verarscht. Und hinterher hat man ja dem Betreuungsgericht geschrieben, das habe ich auch schriftlich, das passt ja gar nicht zu den Unterlagen. Aus den Unterlagen geht heraus, 15 Uhr die Spritze, 15.51 Uhr letale Laborwerke, das 16 Uhr fixiert. Weil hinterher ist man agitiert, dann hat man das Delir. Jeder Mensch fällt ins Delir, wenn er ein Sauerstoffdefizit hat. Das ist normal. Das ist einfach so, das ist bei jedem Menschen so. Oder unterzuckert ist zum Beispiel, fällt man ja auch ins Delir. So, und dann passiert es halt, dass man eben auch fixiert wird. Weil man hat ja nicht unter Kontrolle, was man da macht. Und ich wusste ja auch gar nicht, ich habe ja gar keine Ahnung. Ja, und da haben sie dem Gericht, haben sie das ja umgekehrt geschildert. Also es passt ja gar nicht zu den Unterlagen. Da schreibt man ja, aufgrund dessen, weil ich mich umbringen wollte, hat man mich fixiert und dann sediert. Das stimmt ja aber nicht, es war ja genau umgekehrt. Sieht man ja aus den Unterlagen. Wenn ich 15 Uhr eine Spritze kriege und 16 Uhr bin ich fixiert worden, ja, dann kann ich mich ja nicht vorher fixiert haben, um mich dann sedieren zu lassen. Das ist ja Blödsinn, das haut ja gar nicht hin. Und zwischendurch sind diese Werte, diese negativen, also diese total letalen Werte. Ist ja auch so, dass die Sauerstoffsättigung im Blut nur noch 30% war. Also das ist ja ein Witz. Normalerweise haben wir eine Sauerstoffsättigung von 95 bis 97, ist etwa normal. Wie lange ist das alles her? Das ist jetzt, im Februar wird es 2 Jahre. Aber ich leide da unheimlich drunter. Schon alleine ich habe einen Strafantrag gegen die Ärzte gestellt. Das hat man abgeschmettert. Ich habe Einspruch erhoben, das ging bis Karlsruhe. Man hat es abgeschmettert, weil ich ja kein Gutachten hatte. Ich kriege aber auch keins. Welcher Arzt macht mir ein Gutachten? Deswegen geht es jetzt über die Rechtsmedizin. Und ich hoffe, da kommt was raus. Weil man sieht es, es sind die Blutgase da. Das, jeder Laborant, jeder Arzt sieht das. Es sind ja auch die Referenzwerte dabei. Also das ist der Hammer. Stattdessen hat dann die nette Ärzteschaft gegen mich Anklage erhoben. Ich hatte dem einen Arzt, den ich also für schuldig halte, weil der das alles gefälscht hat, also diesem Betreuungsgericht gegenüber falsch dargestellt hat, habe ich geschrieben, dass ich für einen Idioten halte. So, man hat mich also angezeigt, man hat aber sogar Vergehen die ich gar nicht gemacht habe, weil da war ich nicht da. Und also man hat es überhaupt nicht verfolgt vom Gericht auch her. So, und ich habe gesagt, ich war das nicht, als mir die Polizei das gesagt hat. Die kamen dann ins Haus. Ihnen wird das und das vorgeworfen. Ich sage, das stimmt überhaupt nicht, ich war doch gar nicht da. So, und dann hatte ich das für erledigt betrachtet. Stattdessen kam ein paar Monate später eine Einladung zur Prüfung meines geistigen Zustandes von diesem Karlmann-Fuzzi, der auch diesen Karlmann-Prozess, diesen Kleines, der da die Begutachtung gemacht hat. Und ich hatte ja nichts zu verbergen. Der hat da freundlich geschrieben, er lädt mich ein, hätte den Auftrag von der Richterin. Und dann habe ich die Richterin angerufen und gesagt, was soll denn das? Was werfen Sie mir denn überhaupt vor? Was ist das für ein Quatsch? Wieso muss ich mich denn dem Kerl stellen? Und was soll denn das? Oder wieso soll ich? Ja, das wäre nur gut für mich und etc. Und dann habe ich das gemacht. So, und dann habe ich als einziges Streiten vom Gericht gekriegt, dass das, was die Ärzte, dieser Strafantrag der Ärzte gegen mich eingestellt ist. Paragraph 206, klein a. Und dann dahinter steht schuldunfähig. Und da habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was heißt denn hier schuldunfähig? Da muss ich doch erstmal schuld sein. Was soll denn das? Jetzt will ich Einblick in diese Akte. Ich hatte ja keinen Anwalt, nichts. Und mir ist ja auch kein Strafantrag zugegangen. Paragraph 206a sagt, fehlende Prozessvoraussetzung, zum Beispiel fehlender Strafantrag, muss eingestellt werden. Ich hatte nie einen, aber ich bin mir jetzt mittlerweile sicher, ich sollte gar keinen haben, weil hätte ich einen Strafantrag gehabt, dann hätte ich A geguckt, was wird mir wann genau vorgeworfen, da ist die Ortszeit drin, und ich hätte dir beweisen können, dass ich es gar nicht gewesen bin, weil ich nicht da war, das passt nicht, ich weiß nicht, die haben sich da wirklich da was ausgedacht. So, und ich hätte ja dann einen Anwalt genommen, und ich hatte keinen. So, und dann haben die das so geregelt, um mich einfach für verrückt hinzustellen, durch diesen Kleines, der dann schreibt, ja, hat einen Wahn, obwohl er die Unterlagen hat, obwohl ich ihm gesagt habe, das ist nichts anderes als eine Retourkutsche von den Ärzten. Hier geht's, was die Ärzte betrifft, um Nötigung, um Eingriff in Selbstbestimmung, um chemischen Totschlag, um arglistische Täuschung dem Betreuungsgericht gegenüber. Hier sind die Unterlagen, das ist ja völlig anders dokumentiert. Das kann ja wohl nicht sein. Hier geht es um ganz viele Sachen. Hier rollen Köpfe. Das will man vermeiden. Die haben mich hier wirklich. Das ist nichts wie eine Retourkutsche. Ich habe doch gar nichts gemacht. Und so ist es dann gelaufen. Ich meine, ich leide jetzt da nicht drunter. Ich meine, ich habe jetzt, mir passiert jetzt nichts. Verfahren ist eingestellt, aber ich stehe im BZR, im Bundeszentralregister für Sachen, die ich nicht gemacht habe. Also haben auf Verletzung, ich habe eine mir ist doch eine passiert. Haben Sie das schriftlich, was dieser Psychiater dort geschrieben hat? Ich krieg's leider nicht, aber ich durfte dann Akteneinsicht nehmen. Das habe ich dann gemacht. Und zwar war das jetzt im Oktober des Jahres, weil im also dieser Einstellungsbeschluss, der kam im August vergangenen Jahres. So, da habe ich seitdem Einspruch erhoben etc. gemacht, alles Mögliche. Und habe eben auch, damit ich erstmal Einspruch erheben kann, erstmal Akteneinsicht gefordert. Weil ich jetzt keinen Rechtsanwalt hatte, war die Sache schwierig. Es gibt aber einen Paragrafen, und zwar ist das 147 Absatz 7 Strafgesetzbuch, der besagt, dass der Angeklagte, wenn er keinen Rechtsanwalt hat, ich wusste ja nicht, dass ich einen brauche, selbst Akteneinsicht nehmen kann, und das durfte ich dann auch. Und in dieser Akte ist dieses Gutachten von diesem Blaines. Da habe ich gesehen, dass tatsächlich die Ärzte, steht sogar noch drin, sich im Oktober 11 getroffen haben, um mich für Juli 11 für etwas verantwortlich zu machen, was ich gar nicht getan habe. Und zwar soll ich die Psychiaterin, die da vor meinem Bett als Konsularin ausgesagt hätte, dass ich tatsächlich suizidgefährdet bin, obwohl die mich vorher gar nicht gesehen und gefragt hat und hinterher geleugnet hat, dass sie überhaupt nicht vor meinem Bett stand. Ich aber diese Unterlagen auch habe, sogar handschriftlich von ihr, weil die waren dabei, wo ich die Unterlagen von dem Krankenhaus kriegte, waren sie dabei. Sie konnte also nicht leugnen. Und die soll ich geschlagen haben. Ja, im Juli. Im Mai bekam ich die Unterlagen. Ich hatte ja Beweise. Was soll denn das? Ich habe ja gar kein Motiv. Und an diesem Tag lag ich auch noch im Krankenhaus. Das ist ein Witz. Und auch noch in einer anderen Stadt. Also ich habe eigentlich ein Motiv, kein Motiv und auch noch ein Alibi. Irgendwie, also das ist total verrückt. Es ist verrückt, was sie versucht haben. Und dann, wenn ich die geschlagen haben soll, wieso stellt die 4 Monate später Strafantrag? Wieso nicht am selben Tag oder einen Tag später? Also wenn mir sowas passiert, mache ich das sofort. Hat sie nicht. Stattdessen hat sie sich mit diesem Oberarzt, der also das alles getäuscht hat und sie anscheinend zur Täuschung dazu geholt hat, weil er braucht ja da, glaube ich, noch jemanden, um eine Betreuung einzurichten, muss ja wohl, glaube ich, müssen 2 Ärzte das machen, ein Psychiater und wohl der Oberarzt. So, und dann muss es auch eine richterliche Anordnung geben, eine richterliche Anhörung, die hatte ich nie. Stattdessen hat man 10 Wochen später das still und heimlich von einer anderen Richterin wieder eingestellt, dieses Betreuungsverfahren. Also das ist hier verrückt. Und die Richterin, die es ausgesprochen hat, gibt es nicht mehr. Die ist am Amtsgericht Heidelberg nicht mehr da. Und zwar wurde die Anfang Mai mit der Einstellung meines Betreuungsverfahrens, also man kann sagen fast derselbe Tag, wurde die entlassen. Ja, war sie denn vielleicht alt genug? Ja, das weiß ich nicht. Eine Frau Richterin, Monika Rödel. Ja, kann man ja nachsehen, wie alt und wann die geboren ist. Jetzt möchte ich wissen, ob Sie dieses Gutachten, was dieser Psychiater geschrieben haben, vorliegen haben. Nein, ich durfte es dort lesen, habe mir Teile abgeschrieben und habe gesagt, ich möchte das haben. Und da hieß es, da müssen Sie schriftlich Antrag stellen bei der Staatsanwaltschaft, das habe ich gemacht. Die haben das schriftlich von mir, ich habe es selbst persönlich abgegeben. Die Staatsanwaltschaft in Heidelberg ist ein Geschoss höher als da, wo ich war. Mein Mann war dabei und ich habe es bis heute nicht. Ja, Untätigkeitsbeschwerde heißt das dann. Bitte? Untätigkeitsbeschwerde. Aha. Sie müssen da immer wieder, oder jemand anderes muss da mal anrufen, vielleicht ein bisschen energischer. Ja, das wäre nicht schlecht, ja. Es gibt praktisch 3 Aktenzeichen, 2-mal meinen Strafantrag gegen die Ärzte. Da habe ich jetzt einen Strafrechtsanwalt genommen, denn ich lasse das hier nicht unter den Teppich kehren, was die mit mir gemacht haben und wie sie es ausgelegt haben, das geht gar nicht. Waren Sie jemals mit einem Rechtsanwalt zufrieden? Was den neuen betrifft, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Den habe ich erst seit November, aber obwohl ich Rechtsschutz versichert bin und zwar relativ hoch, wollte er trotzdem 1.000 Euro, weil er meinte, aufgrund des großen Aktenstapels, den er jetzt abarbeiten muss, wäre das gerechtfertigt und ich würde das Geld ja dann auch wieder kriegen. Und er will eben ein Rechtsgutachten machen, weil wir müssen jetzt erstmal die Staatsanwaltschaft zwingen, überhaupt zu ermitteln. Wie Sie wissen, können Sie einen Rechtsrichter wegen Befangenheit ablehnen oder auch einen Gutachter, aber Sie können keinen Staatsanwalt wegen Befangenheit ablehnen. Das ist doch genau der Staatsanwalt, der 2-mal abgelehnt hat. Man kann auch Staatsanwälte ablehnen, man kann auch Urkundsbeamten ablehnen. Es gibt solche Fälle. nur sind sie selten. Ja, ich habe es im Dings gelesen, in den Prozessvoraussetzungen oder irgendwo habe ich gelesen, Staatsanwalt kann man nicht ablehnen wegen Befangenheit. Doch. Ja? Ist ja schon vorgekommen. Mhm. Kann ich Ihnen auch nachweisen, ich habe ja Bücher darüber. Mhm. Ja, ich schicke Ihnen mal ein paar Mails, also ich schicke Ihnen mal den ganzen Werdegang, damit Sie mal Zeit und Ort und das alles, also ich habe das ja alles aufgeschrieben, chronologisch, damit Sie sich das... Und ein Foto von Ihnen dabei. Ja, das hat die Birgit, ich habe keinen Scanner. Ja. Die Birgit hat das, ich muss sie dann anrufen. Ein Foto von Ihnen? Von mir? Ja. Naja, das hat die Birgit, der habe ich eins gegeben. Ach so. Ja, die hat das und die hat ja auch den Rest. Ich habe ja bei Birgit auch viel auf der Seite geschrieben und ich bin ja überhaupt jetzt mittlerweile sehr kritisch geworden und habe auch, was die neue Zwangspsychiatrisierung da, die da jetzt durchgesetzt wurde, ziemlich viele Artikel auch geschrieben, weil ich das unmöglich finde. Im Grunde genommen kann man ja jeden Menschen mit so einer Scheißdiagnose die Lebensgrundlage rauben und nicht nur das. Zerstören. Psychiatrisierung ist ja auch so, dass die gerichtlich ausgelegt werden kann. Zum Beispiel bei Schuldunfähigkeit. Bei Tätern, die vielleicht Mord oder was begangen haben, nutzt sie dazu, um denjenigen eben praktisch freizusprechen. Das macht dann oft der Anwalt. Ne? Und mit Gutachten, zack, muss der halt nur in Strafmaßregelvollzug und eben seine Strafe nicht absetzen. Oder aber sie nutzt auch dazu, wie bei mir, einen Unschuldigen anzuklagen. Das ist unglaublich, zu was das benutzt. Schuldunfähigkeit setzt doch aber Schuld voraus. Zuerst mal muss ich doch meine Unschuld beweisen können. Und das hätte ich doch gekonnt. Die Möglichkeit hatte ich nicht, weil ich ja nicht meinen Strafantrag hatte. Ich wusste ja gar nicht, was wirft man mir wann genau vor. Ja, Sie haben es bei Ihren Gegnern aber nicht unbedingt mit vernünftigen und ehrlichen Menschen zu tun, sondern wie ich seit Jahren feststelle, immer wieder mit Geistesgestörten. Ja, das weiß ich ja. Mittlerweile weiß ich das. Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Richter, Polizeibeamte, alle Leute, die gegen die Aufklärung sind, ja, erweisen sich in ihren Äußerungen und in ihrem Verhalten genauso, wie man es so von der Psychiatrie zu lesen bekommt, geistesgestört. Ja. Ausreden wie aus dem Kindergarten, das Vertuschen, Verdunkeln, Fälschen von Akten, Wegschmeißen von Akten. Herr Kuhlmann, Sie brauchen mir nichts sagen, ich habe die Polizeiakte hier. Mein Anwalt war so fair, der hat gesagt, jetzt tun wir erstmal die polizeiliche Ermittlungsakte gucken, was ist ermittelt worden, warum sind Ihre Strafanträge, obwohl Sie ja die Unterlagen haben von der Klinik, wo man eigentlich nachvollziehen kann, ja Moment mal, die Frau hat recht, wieso ist dem nicht nachgekommen worden? Jetzt sehe ich die Polizeiakte, die habe ich in Kopie und da sehe ich, dass da manipuliert wurde. Der Typ, der Notarzt, ist Polizeiarzt. Der ist nicht nur Notarzt und Anästhesist an diesem örtlichen Krankenhaus, in dem ich lebe, sondern der ist auch Polizeiarzt. Ich hatte keine Chance, nun konnte ich das ja nicht wissen. Den hat man natürlich geschützt. Und ich sehe hier drin, in dieser Polizeiakte steht tatsächlich wortwörtlich, hier ist bekannt, das heißt auf dem Polizeipräsidium, dass Frau Fuchs bereits während Wahn in Behandlung war und auch weiter sein wird. Das heißt, die hatten vor, mich zu vermollaten, ne? Also ganz klar. Nur hat der dortige Psychiater erkannt, was los ist und hat mich eben gehen lassen. Ich war noch nie wegen Wahn in Behandlung und ich bin es bis heute nicht. Also es ist ja 2 Jahre her, man muss sich das mal vorstellen. Aber die hatten das vor. Einfach um mich auszuschließen, damit ich gegen die Ärzteschaft nicht vorgehen kann. Also das ist unglaublich. Das ist Totschlag gewesen, chemischer Totschlag. Das ist Freiheitsberaubung, erst durch diese Spritze, dann auf der Intensivstation auch noch mittels Mechanik, ne, durch diese Gurte. Also, jetzt möchte ich wissen, ob es Ihnen in den letzten Jahren gleichmäßig schlecht ging oder langsam besser? Naja, gut, ich bin halt eine Kämpfernatur. Ich weiß ja, was Sie gemacht haben. Mir geht es natürlich langsam besser. Vor allem weiß ich ja mittlerweile, wie das alles zusammenhing. Am Anfang war ich ja total gestört. Ich wach da auf, weiß nicht mal, dass ich auf einer Intensivstation lag. Das habe ich ja erst gelesen in den Unterlagen abends und habe dann gesagt, ja sag mal, wieso zu meinem Mann, ich sage, wieso liege ich denn auf der Intensivstation? Weißt du nicht, dass da nur die schwersten Fälle hinkommen? Wenn ich mich umbringen wollte, so wie die das gesagt haben und man hätte mich fixieren müssen, hätten sie mich doch gleich in die Psychiatrie. Wieso, was sollte denn das sein? Was haben denn die mit mir gemacht? Hast denn du nicht nachgefragt? Weil mein Mann hat ja da, ich weiß auch nicht, der war noch so arzthörig und hatte ja auch keine Ahnung. Der hat ja nur gesehen, man hat mich mit dem Krankenhaus weg, mit dem Krankenwagen weg. Mir ging es nicht gut, ich konnte nicht laufen, nicht sprechen oder kaum sprechen, also ein paar einzelne Worte. Ja, und den ganzen, dass ich in der Zwischenzeit das Krankenhaus verlassen hatte um nach Hause zu gehen, weil ich nicht behandelt werden wollte, weil es ja auch gar nicht notwendig war. Das wusste er ja nicht, dem hat man es anders dargestellt. Dem hat man gesagt, wir mussten ihre Frau fixieren, die hat das Krankenhaus verlassen und die ist ja suizidgefährdet. Das muss man sich mal vorstellen, also das gibt's nicht. In Wirklichkeit war es ja genau andersrum. Kennen Sie ähnliche Fälle? Bitte? Nee. Also was ich hier erlebt habe, habe ich nur nirgendwo gelesen, ehrlich gesagt, nee. Also dass viele Leute unnötig operiert werden, das weiß ich mittlerweile. Das Härteste ist ja auch noch, dass beide Kliniken in Kooperation sind. Denn das ist, wo die Operation stattfand, das war die Uniklinik Heidelberg. Und hier, die kooperieren mit Eberbacher Krankenhaus, kooperieren die. Sieht man auch auf der Startseite vom Eberbacher Krankenhaus unsere Kooperationen und dann sind die dabei. Und dieser Notarzt ist genau wie der Professor, mit dem ich mich damals angelegt hatte, beide im Arbeitskreis Notfallmedizin und treffen sich jeden Monat. Also ich hatte hier den Schergen vor Ort. Na, nachdem ich diesem Professor gesagt habe, ich klage Sie an wegen Körperverletzung, unnötiger Operation und Teilnahme einer Studie, sollte ich ja schon mal in die Psychiatrie, hat nicht geklappt. So, nun haben die nur gewartet, bis mal was ist, mit den Tablettennebenwirkungen oder was, und dann sollte es das zweite Mal sein. So, das hat dann auch nicht geklappt. Dann ist man in die kriminelle Schiene und hat mir irgendwas untergejubelt, was ich angeblich gemacht haben soll, was ich aber nicht gemacht habe, um mich dann hinzukriegen in diese Sache. Hat auch wieder nicht geklappt. Ich bin immer gespannt, was als nächstes passiert, ehrlich gesagt. Also, kann ich überhaupt nicht fassen. Und es gibt überall diese Verbindungen dazwischen, weil die kennen sich. Ich hatte den Schergen vor Ort sitzen, ohne dass ich es wusste. Naja, so sieht das aus. Ja, wie die Hintergründe sind, habe ich damals nicht gewusst. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten. Und wenn mir das jemand erzählt hätte, dass und das passiert und das ist passiert, das hätte ich nicht geglaubt. Ich war immer der Meinung, Ärzte helfen, ihrem Eid entsprechend, ihrer Berufsordnung entsprechend, dass die da sind, aber dass das passiert. Das ist also, ich weiß, dass Ärzte Fehler machen können. Jeder Mensch kann Fehler machen. Damit habe ich doch gar kein Problem. Aber womit ich ein Problem habe, dass man das so arglistisch auslegt, dass man das so täuschend ist, dass man das so unter den Teppich kehrt, dass man sogar mich noch anklagt, obwohl ich nichts weiter will als die Aufklärung dieser Sache und dass sie ihre Verfehlungen da nicht auf meine Schuhe, das geht mal nicht. Wenn sie mir was gespritzt haben und ich habe einen Exitus gemacht und sie haben mich wieder erlebt, dann sollen sie es gefälligst zugeben und nicht mir als Suizid unterjubeln. Ich bin wohl. Das geht nicht, das lasse ich mir nicht bieten. Haben Sie denn Unterstützer? Naja, ich hoffe jetzt meinen Anwalt, meinen Mann, meine Familie, meine Freunde. Frau Bergfeld? Bitte? Frau, wie war das? Sonst natürlich nicht. Also ich warte jetzt mal, was mein Anwalt macht. Der will ja dieses Rechtsgutachten anhand der Blutgase und der Werte, also Azidose etc., das ist die Übersäuerung des Körpers, hat man auch nach Herzstillstand und Wiederbelebung, ist ja logisch, weil es gab ja keinen Sauerstoff mehr im Blut und im Gewebe. Also da hat man auch dieses behandelt worden mit Natriumbicarbonat, habe ich alles schriftlich. Von daher müssen wir jetzt gucken, was da rauskommt. Das ist einfach unglaublich, was die sich erdreistet haben. Arterielle Temperaturmessung, also nicht zu fassen. In der Arterien haben sie einen Thermostat und der ist beim Herz oben, ne? Innere Körperinnentemperatur wird entweder durch die Blasensonde gemacht. Rektal ist es meistens, da müssen wir es ja 20 cm reinschieben, machen sie es meistens nicht. Also sie machen es dann entweder über den Blasenkatheter, bei mir haben sie es aber mit dieser, steht ja drin, arterielle Temperaturmessung. Also in der Arterie. Das heißt aber nicht vorne, weil es sprudelt ja raus, also man schiebt diese Temperatursonde doch recht weit ans Herz rein. Lesen Sie mal periphere arterieller Katheter, zu was er da ist und zu was er genutzt werden kann. Schon alleine das sagt ja alles aus. Und den hatte ich ja. Weswegen waren Sie anfangs zum Krankenhaus gegangen? Ich war überhaupt nicht ins Krankenhaus gegangen. Ich hatte mir nur das Bein gebrochen. Ach so. Ja. Ich dachte, da wäre irgendwas mit den Organen gewesen. Mit meinen Organen? War gar nichts. Nee. Mit meinen Organen war nichts. Nee, also, nee. Ich kurze sage ja nur, zusammen. Durch die Operation hat man mir was extra transplantiert am Fuß. Vielleicht habe ich ein Stück Fremdknochen drin. Ich meine, irgendwie ist ja erklärbar, dass aus einer nicht zu operierenden Fraktur plötzlich eine Weber-C-Fraktur ist, die auch noch mehr frakturiert ist. Also, ne? Irgendwas zerstört und dann was reingebaut. Ich habe keine Ahnung. Jetzt mal eine Zusammenfassung. Wegen eines gebrochenen Beins waren Sie zum Krankenhaus gegangen. Ja. Genau, dort wurde ich operiert, obwohl ich nicht operiert hätte werden müssen. Es wurde was zerstört, weil die Fraktur hinterher anders war als die, die im Ursprung war, also schlimmer. Es ist eigentlich schlimmer geworden. Aus einer nicht zu operierenden ist eine massiv zu operierende geworden. Ist in Röntgenbildern und Arztberichten nachlesbar. Es gab erhebliche Narkoseprobleme während dieser Anästhesie zu dieser Operation. Das Metall, was man reingebaut hat, musste wieder raus, obwohl es ein Jahr drin sein musste, durch Durchblutungsstörungen. Ich habe im Rollstuhl gesessen. Ich bekam während der während des Aufenthalts dort auf dieser Station Psychopharmaka, ohne dass ich es wusste, aufgrund der Narkoseproblematik, die es da gibt, die auch nachvollziehbar ist, weil es für 20 Minuten keine Aufzeichnung gibt. Später hatte ich immer Schmerzen, musste verschiedene Medikamente nehmen, unter anderem das Lyrica, was zu Nebenwirkungen führte, weswegen ich dann hier in diesem örtlichen Krankenhaus gegen meinen Willen behandelt wurde und dort in den klinischen Tod gespritzt wurde, reanimiert wurde und mir das als Suizid untergeschoben wurde, statt meine Strafanträge gegen die Ärzte anzunehmen, haben die Ärzte gegen mich Strafantrag gestellt. Obwohl ich unschuldig bin, habe ich sogar freiwillig mich einem forensischen Gutachten unterzogen, weil ich gedacht habe, also wenn das jemand aufklärt, ja wohl dann der sieht das ja, was hier passiert ist. Und jeder Psychologe oder Psychiater hat ja auch zuerst mal ein Medizingrundstudium gemacht. Anhand der Blutgase muss er erkennen können, was hier passiert ist und wie man es dargestellt hat. Stattdessen wurde mir von dem eine wahnhafte Störung untergejubelt. Mein Verfahren, das Strafverfahren gegen mich wurde zwar eingestellt, aber ich habe einen Eintrag im Bundeszentralregister, der da nicht reingehört. So, und kann auch leider nichts machen, weil ich die Frist versäumt habe, um dort Einspruch zu erheben. Weil ich erstmal meine Akte gucken wollte. Ich musste erstmal wissen, was steht denn da drin. So, und da haben die sich so lange Zeit genommen, bis die 4 Wochen rum waren. Ja, und dann konnte ich ja keinen Einspruch mehr erheben. Und außerdem kann ich das nur mit Anwalt und da sind wir ja dran. Erstmal, dass die Ärzte praktisch endlich mit Strafantrag sich zur Verantwortung ziehen müssen. Und zweitens auch, damit dieser ganze Schwachsinn mal ausgeklärt wird, an dem ich da jetzt wirklich unbeteiligt reingezogen wurde. Um denen ihre Fehler zu kompensieren. Anders kann man es ja eigentlich nicht ausdrücken. Ich schicke Ihnen das alles noch schriftlich, denn das kann man sich ja nicht merken. Das ist ja ziemlich komplex. Mhm. Ja, das reicht ja erstmal so. Bitte? Das reicht ja erstmal so. Mhm. Haben Sie mich jetzt schon aufgenommen? Haben Sie mich jetzt schon aufgenommen? Ja, sicher. Das erste Telefonat ist immer das Beste. Ah ja. Ich kenne das doch. Ich habe Leute am Telefon gehabt, die meinten, wir machen das später. Und dann heißt es, ich habe Ihnen ja schon mal gesagt oder wie ich schon mal sagte. Oder es werden einfach Sachverhalte. Nee, das ist schon alles. Ich habe das alles ziemlich gut im Kopf. Ja, aber die meisten Leute, die ein zweites Mal einen Sachverhalt erzählen, machen dann eben Lücken. Ne? Deswegen ist das erste. Ich habe ja sogar ein Tagebuch. Nach meiner jahrelangen Erfahrung. Ja, klar. Sind die Leute beim ersten Telefonat immer am besten geeignet, etwas zu erzählen. Und es hört sich auch dann realistischer an. Beim zweiten, nicht beim dritten Mal. Naja, gut. Ich schicke Ihnen das alles jetzt noch schriftlich, dann können Sie das nochmal nachlesen, weil ich habe das ja auch alles aufgeschrieben, weil es so komplex ist. Ich weiß meistens die Daten, die Uhrzeiten noch. Ich weiß die Ärzte, mit wem habe ich wann gesprochen, über was habe ich mit wem wann gesprochen, das habe ich alles noch im Kopf. Da gibt es noch eine andere Möglichkeit, was die Akten an sich betrifft. Sie nehmen eine kleine digitale Kamera mit und lichten damit die einzelnen, zum Beispiel Gutachtenseiten aus der Strafakte ab. Ja, das von diesem Psychiater. Ich könnte mir auch nichts rauskopieren, also das ist verrückt. Einfach, oder Sie können auch Kopierpapier mitbringen oder Sie nehmen einen kleinen Fotoapparat mit. Ich habe auch schon etwa 2 Stunden lang durchgehend fotografiert in der Staatsanwaltschaft. Naja, das Gutachten ist ein Witz, da steht ja gar nichts drin. Wie viele Seiten? 3. 3 Seiten nur? 3 oder 3,5, das war recht kurz. Der kann ja auch nichts schreiben. Was soll er denn schreiben? Ich habe einen super 1a Lebenswandel, ich habe eine super Biografie. Und wie er schreibt, ich habe das ja alles bei Birgits Seite, habe ich das ja geschrieben. Wie er ja schreibt, jetzt allein in Bezug auf den Kachelmann, den er ja auch begutachtet hat und so weiter, da habe ich ihn ja mit seinen eigenen Worten ich habe mir ein Gegengutachten gemacht. Ich kann Ihnen das alles schicken oder Birgit kann es Ihnen schicken. Das ist der Hammer. Der Mann ist weg. Der ist eigentlich weg, weil ich habe den mit seinen eigenen Worten eigentlich geschlagen. Schon alleine, weil ich habe ihm bewiesen, dass er Blödsinn schreibt. Ich schicke es ihm weiter, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber die sind doch ausgebildet, Blödsinn zu schreiben. Naja, sicher. Aber er muss auch damit rechnen, dass es Leute gibt, die seinen Blödsinn hinterfragen und die ihn auch erkennen. Weil also das kann ja nur nicht jeder. Und ich habe es gemacht. Ich habe ihn mit seinen eigenen Worten habe ich ihn der Lüge bezichtigt. Und das habe ich schriftlich und das habe ich gemacht. Und es steht bei Birgit auf der Seite. Also bei kritischsein.de. Haben Sie sich die Webseite kriminalstaat.de angesehen? Ja, die kenne ich. Ich habe mich mal reingeguckt bei Ihnen. Das ist Ihre, ich weiß. Ich weiß. Und bei Polizei hängt ja bei mir auch drin. Die haben ja diesen Mistkerl schützen wollen. Der ist ja Polizeiarzt. Die haben ihn ja schützen wollen. Deswegen hat es auch gar nicht Sinn, dass ich dann noch was weiteres aussage, was der noch gemacht hat. Das hat überhaupt keinen Wert. Würde mir kein Schwein glauben und es bringt auch nichts. Dafür gibt es keine Beweise. Das habe ich zu schlucken und fertig. Erledigt. Und das mache ich auch. Was soll's. Es war grausam. Ist einfach auch... ich kann aber nichts machen. Ich kann es ja nicht ungeschehen machen. Was soll's. Damit habe ich zu leben. Müssen 1000 andere Frauen auch und ich werde es auch schaffen. Aber Sie können ja andere warnen. Ja, sicher, mache ich ja. Natürlich war nicht. Ich glaube, der ist auch jetzt nicht mehr leitender Notarzt. Und irgendwie hat er nur noch 80%. Aber ich sehe ihn trotzdem noch arbeiten. Er ist nicht, hat nicht seine Approbation verloren. Und das ist eben das, was ich eigentlich erreichen will. So ein Mensch oder solche Menschen, die sind ja... Also ich hatte es mit 3 Ärzten im Prinzip mit dieser im Überwachung Krankenhaus zu tun. Und die sind ja... Ja, also da macht ja eine Hand die andere nicht schmutzig. Das ist ja einfach so. Ja, Tränenlager halt. Die schützen sich untereinander. Ich habe überhaupt keine Chance. Und wenn ich sagen würde, der hat das und das gemacht, dann würde ein anderer sagen, oder 2 oder 3, ja, Moment mal, wir haben gesehen, da war gar nichts. Ich kann nichts machen, weil es sich nicht beweisen lässt, was er noch gemacht hat. Kann ich gar nichts machen. Weil die Birgit weiß, ich mag da jetzt nicht drüber reden, das bringt ja auch nichts. Aber der Öffentlichkeit gegenüber brauchen Sie normalerweise nichts beweisen, denn viele Leute, die Ärger mit solchen sogenannten Ärzten oder sogenannten Juristen, Staatsanwälten und Richtern haben, die kennen das ja. Ja, klar. Ist alles nichts Neues. Es wäre doch die große Ausnahme, wenn das auffliegen würde. Wenn die Herrschaften sich gegenseitig anzeigen würden, nur der Ehrlichkeit zuliebe. Ja, das passiert nie. Das wäre ja die Seltenheit. Ja, genau. Das würde man Ihnen wahrscheinlich nicht abnehmen. Wenn Sie mir sagen würden, der eine Arzt hat den anderen Arzt angezeigt und zur Polizei gebracht, würde ich sagen, Sie haben ja Wahnvorstellungen. Ja, ganz genau. Das passiert nie. Ganz sicher. Deswegen, ich muss jetzt auch wieder zum Fuß am 6. Februar zum Gutachten zum Fuß, ausgerechnet zu einem Professor von der Uni Mannheim und habe gelesen, dass die Uni Mannheim mit der Uni Heidelberg kooperativ verbunden ist. Ich weiß schon jetzt, dass da nichts rauskommt, weil ich habe ja eine Verletzungsrente zu kriegen. Dieser Beinbruch war ein Arbeitsunfall. Das heißt, die BG will ja nicht zahlen, ne? Ich bin ja auch finanziell dadurch jetzt eigentlich abgeschmettert, weil keine Versicherung will zahlen. Und die Berufsgenossenschaft schon mal gar nicht. Die sagen, wenn es ärztliche Fehler waren, dann müssen wir nicht zahlen. Ja, Entschuldigung, aber ich bitte schön, der Fuß ist mir geschädigt, ich humple, ich kann nicht richtig laufen, ich kann nicht weit laufen, ich kann nicht weit sitzen, ich kann das Bein nicht absenken, ich kann nicht mehr gescheit Auto fahren, weil es der rechte ist. Automatik nützt mir ja dann nichts. Also, weil Gas und Bremse müssen wir bedienen, müssen wir den Fuß absenken. Also es gibt 1000 Sachen, wo ich eigentlich, ich habe Anspruch auf eine Verletztenrente, weil ich ja eingeschränkt bin. Ich habe ja praktisch den rechten Fuß, den kann ich ja nur noch eingeschränkt bewegen. Wann können Sie mir das E-Mail schicken? Bitte? Ich verstehe nicht. Wann können Sie mir das E-Mail schicken? Ja, heute noch, mache ich nachher. Sind 2 oder 3, mal sehen. Von der Birgit können Sie sich, das wäre mir sogar recht, weil ich weiß nicht, ob ich das alles heute noch hinkriege. Dieses, was ich mit dem Kleinen ist, das sagt dann schon genug aus, was ich da geschrieben habe und wie ich den dann praktisch mit seinen eigenen Worten kriege. Und dass ich mich beziehe, ist eigentlich auch schon Beweis genug. Haben Sie sich die Webseite kriminalstaat.de einmal angesehen? Ja, ich war schon drauf, ja. Halten Sie das für unwahrscheinlich, was da steht? Nein. Ich halte in diesem Staat nichts mehr für unwahrscheinlich. Ganz ehrlich, und das hätte ich vor 3 Jahren nicht geglaubt. Aber ich denke, dass viele Menschen so denken wie ich und erst wenn sie die Erfahrung gemacht haben, so wie ich, dass sie dahinter kommen, hallo, hier stimmt was nicht. Weil ich hätte es nämlich vorher auch nicht geglaubt. Hatten Sie mal eine Partei gewählt? Ich hatte mal CDU gewählt, aber das ist ja schon. Also wir haben die Merkel noch gewählt, weil wir gedacht haben, ja, endlich eine Frau und dann auch noch aus dem Osten, finden wir ja gut. Ja, aber mittlerweile bin ich da, weiß ich nicht, also ich gehe nicht mehr wählen. Ich finde es so schade für die Schuhsohle, ehrlich gesagt. Weil erstens haben wir alles eins, es gibt ja nicht mehr rechts, links, das ist ja nur noch vermischt und dann werden wir sowieso belogen und betrogen. Sagen Sie mir einen Politiker, der ehrlich ist, den finden Sie nicht. Ich. Das interessiert mich mein Geschwätz von gestern, ne? Hat auch der eine gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wer es war. Adenauer. Ja, also genau. Und das können Sie doch also wirklich multiplikativ, können Sie das doch auf die anderen auch auswirken. Das ist doch nichts anderes. Wir werden doch nur verarscht. Ob von der Atlantikbrücke über Bilder. Ja, Sie wissen schon. Bilderberge. Ich muss es nicht aussprechen. Das ist doch nichts weiter wie. Ja, eine Massenverdummung. Ja, aber das große Problem sind weniger diese Minderheiten, die dieses Üble tun, sondern die Mehrheiten, die noch die Parteien wählen. Ja, ganz genau. Die größte störende Gewalt, das sind die Unerfahrenen, die Dummköpfe, die immer noch CDU und SPD wählen. Sicher? Das ist die Mehrheit und das ist der größere Feind. Das ist der größte Teil. Es gibt die Verbrecher, es gibt die Hehler, das ist die große Masse. Und es gibt die wenigen, die das wissen. Und die wenigen, die das wissen, denen wird nicht geglaubt. Aber wie hat Seehofer gesagt, Leute, die gewählt haben, haben nichts zu sagen. Und die, die was zu sagen haben, werden nicht gewählt. Da hat er ja wohl ein wahres Wort gesprochen, ne? Ja, und das sind ja leider einige Leute, die da mehr zu sagen haben. Und leider gesagt, ist es eigentlich die Wirtschaft, obwohl jetzt ist es ja so, also meiner Meinung nach steht die Politik über der Wirtschaft. Bei uns im Land ist das umgekehrt, steht die Wirtschaft über der Politik. Ja, ist alles eine Frage des Geldes. Und komischerweise, ich will dafür, dass die Ärzte mir was angetan haben, bitte schön kein Geld, weil ich will das nicht, weil das würde bedeuten, dass ich mich für diese Scheiße, die ich ertragen muss, da noch bezahlen lassen muss. Und das werde ich niemals tun, nie. So, ich will, dass die wegkommen vom Fenster, dass denen praktisch ihre Approbation entzogen wird, damit sie an anderen Menschen das nicht nochmal machen können, was sie mit mir gemacht haben. Das will ich und das werde ich auch irgendwann hoffentlich erreichen. Also mich dafür auch noch bezahlen lassen, kommt für mich überhaupt nicht in Frage, obwohl mir das zusteht. Das Einzige, was ich will, ist eine Rente auf meinen Fuß, weil der ist mir nun mal geschädigt worden. Und die ist so gering, das ist ja was soll's. Wenn ich Glück habe, sind es 205 Euro im Monat. Aber egal. Und ich weiß, dass mir also von, ich wüsste, das ist 2 unnötige Operationen. Also Metall rein, Metall raus sind ja schon mal alleine 50.000. Also ein Schmerzensgeld und wie heißt das andere Schmerzensgeld? Und, da gibt's noch was. Keine Ahnung, mir fällt es jetzt nicht ein. Ich müsste 100.000 kriegen. In der zweiten Klinik mit dem klinischen Tod und mit einer Reanimation. Also einem Reanimierten ist nicht zuzumuten, überhaupt wieder zu arbeiten zu gehen. Der hat eine Rente zu kriegen. Jeder weiß das. 70% aller Reanimierten überleben schon mal nicht. Von den 30% versterben 40% das erste Jahr. Und die restlichen in den nächsten 9 Jahren. So, also ich habe kein langes Leben mehr. Das haben sie mir genommen. Weil nach einer Reanimation ist es nie wieder so wie vorher. Das ist absolut ungesund, wenn Sie sich mal das Postreanimationssyndrom durchlesen. Übrigens von der Uni Heidelberg, von einem André Popp geschrieben, ist der Oberanästhesist von dieser Klinik oder war. Der hat das sehr gut gemacht und hat das in einer Studie an vielen Leuten hat er das auch belegt. Jetzt halte ich nicht so sehr viel von Studien, sie sind immer nur zweitrangig aussagefähig. Aber das Postreanimationssyndrom gibt es nach jeder Reanimation. So, und das verkürzt natürlich die Lebenszeit ganz extrem, auch wenn man selber die Reanimation überlebt. Es ist nie wieder so wie vorher, kann ja nicht. Und ich kann froh sein, dass ich keine geistigen Defizite habe, weil das Gehirn nämlich zuallererst einmal auf Sauerstoffdefizit reagiert. Und zwar innerhalb von weniger und kurzer Zeit. Ja, ich warte jetzt Ihr E-Mail ab und dann werden wir weitersehen. Und denken Sie bitte daran, dieses Falschgutachten, das ist ganz wichtig. Ja, ich kann das nur durch einen Anwalt rauskriegen und Nein. Ich will jetzt erstmal hinfahren und ablichten. Sie können ja 3 Seiten Kopierpapier mitbringen. Ja, Sie sind gut. Sie können nicht einfach was anrufen und sagen, geben Sie mir mal meine Akte. Aber also, ich habe das immer so gemacht, hat immer geklappt. Sie müssen einen Termin machen und das ist alles nicht so einfach. Dann macht man einen Termin, ich komme, ich bringe 3 Seiten mit, möchte die 3 Seiten kopiert haben. 3 mal 50 Cent eventuell, dann war es das. Ich habe es ja nicht gekriegt, das habe ich ja schon gemacht. Ich wollte ja eine Kopie, die haben es mir nicht gegeben. Ja, wahrscheinlich haben sie sich da nur... Ich weiß nicht, was da steht und das Blödsinn ist und das ist überhaupt gar keine Gewissenschaft. Wie will denn der mich begutachten für eine Sache, die ich nicht gemacht habe, noch dazu, wo sie ein Jahr vorher war? Das geht ja gar nicht. Ja, aber deswegen ist das gut, das Falschgutachten ja so wichtig. Wenn die Lüge erweislich ist, ist das Ding doch Gold wert. Machen Sie ein Buch drüber, machen Sie einen Vertrieb auf. Da habe ich nicht die Kraft dazu, es tut mir leid. Müssen Sie mehr Sport machen und vielleicht auch einmal eine Wohnung wechseln, damit Sie... Ich habe doch erst die Wohnung gewechselt. Haben Sie schon? Und die Erinnerungen verdrängt? Naja, nee, ich musste die Wohnung wechseln, weil wir hatten ein Eigenheim, also wir haben ein Haus gehabt und das war ja genau in dieser Kliniknähe. Deswegen habe ich ja gesagt, es sind ja maximal 900 Meter zu laufen, mit Abkürzung sogar nur 250 Meter, weil man querfällt ein und so 900 Meter ist der Straßenverlauf. Ja, ich bin jedes Mal, wenn ich in die Stadt bin, musste ich an diesem Krankenhaus vorbei. Und dann ist ja durch meinen Fuß auch, wir hatten ein sehr großes Grundstück dabei, 3000 Quadratmeter, und es war Hanglage. Ich kam zwar hoch, aber weil ich ja den Fuß beim Runterlaufen nicht absenken kann, musste ich ihn immer auf dem Hintern wieder runterrutschen, also den Hang. Und das ging auf Dauer nicht mehr. Und dann war das Haus auch zu groß. Ich meine, mein Wohnzimmer war ja alleine 60 Quadratmeter, insgesamt 3 Bäder, ich weiß nicht, also 10 Zimmer, 250 Quadratmeter, das habe ich nicht mehr geschafft. Waren Sie denn zwischenzeitlich im Urlaub? Ja, wir fahren jedes Jahr in Urlaub, natürlich. Und wir haben uns dann hier eine Eigentumswohnung gekauft und haben das Haus verkauft gehabt. Und die ist auf der anderen Neckarseite, Eberbach ist zweigeteilt, da gibt es Neckar rechts und Neckar links. Und jetzt wohne ich auf der anderen Neckarseite und weg von diesem Krankenhaus. Also ich muss es nicht mehr jeden Tag sehen. Denn das hat mich belastet, weil ich dann gesehen habe, was da drin war. Sofort kamen die Bilder, Mensch, wie ich da nackt da lag und breitbeinig und vollkommen nackt und auch noch fixiert und wieder weg. Und das habe ich nicht ertragen. Ich hätte das nicht ertragen können. Und wenn ich das nicht jeden Tag sehe, geht es mir besser. Dann bin ich da ein Stück weg von und muss das nicht immer, aber ich meine, man denkt ja trotzdem dran, schon allein beim Duschen oder beim... Es ist einfach furchtbar. Also das ist schon eine arge Traumatisierung, das muss ich schon sagen. Traumatisierung ist das. Und ja, ich kann es ja nicht mal behandeln lassen. Erstens ist es zu spät, das sind jetzt 2 Jahre rum, das ist schon längst verchronifiziert. Und zweitens, wenn ich das einen wirklich guten Psychologen oder Psychiater, obwohl ich ja nicht mal glaube, dass dies überhaupt noch gibt, erzähle, der würde ja klar sagen, kann ja gar nicht sein. Traumatisierung durch Ärzte, sowas gibt es in Deutschland nicht. Ja, Sie haben ja eine negative Erinnerung. Das wäre ja anders, wenn Sie durch ein Buch Geld verdienen würden. Verstehen Sie? Ja, bloß wer verlegt denn das dann? Ich habe ja eigentlich alles schon schriftlich, sicher könnte ich das, aber das wäre sicher ein Bestseller. Ich habe schon gedacht, eigentlich müsste man das verfilmen. Kennen Sie den Film von der Ferris da, die Frau beim Checkpoint Charlie? Nein. Kennen Sie nicht? Also ist ja ein Bestseller gewesen, ein Kinofilm. Und also wenn man meins verfilmt, das wird der absolute Bestseller. Also das ist der Wahnsinn, was mir passiert ist, gerade mit dieser Intensivstation. Wie ich diesen Arzt sehe, wie der dann Schritte zurückgeht und mich da, und ich das noch mitkrieg und fragen wollte, was sollte das werden? Und dann war ich wieder weg. Der hat mich zu Bewusstsein kommen lassen für kurze Zeit, um mitzukriegen, damit ich mitkriege, was der mit mir macht. Und mich dann wieder, Junge, das kann man nur verfilmen. Das kann man ja gar nicht in Worte aussprechen. Ja, sehr irre. Und das hat er erst gemacht, nachdem die Psychiaterin mir einen Suizid und eine wahnhafte Störung, also das muss vom 14. auf den 15. in der Nacht passiert sein. In welcher Ortschaft liegt denn diese Klinik? Bitte? In welcher Ortschaft oder in welcher Stadt liegt Eberbach. Die Klinik? Eberbach. Wo ist das? Eberbach ist bei Heidelberg. 26 Kilometer von Heidelberg. Deswegen, die Uniklinik ist in Heidelberg, da wurde ich ja operiert. Und Eberbach, und ich habe Ihnen ja gesagt, beide Kliniken haben eine Kooperation mit Welches Bundesland? Bundesland Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, aha. Ja, Rhein-Neckar-Kreis, ja. Der böse Bereich. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich weiß es ja nicht, wie es in anderen Bereichen ist. Die wenigsten Beschwerden kommen aus Berlin. Echt? Ja. Aha. Fast gar keine. Na, ist ja nicht zu fassen. Danach, man kann sagen, je südlicher, desto bösartiger. Ja, ja. Na, in Bayern, der Gustl Mollat, ja, na sicher. Aber das ist eben so, Gerichte geben keine Fehler zu. Meine Betreuungsakte zum Beispiel ist verschwunden. Mein Anwalt wollte sie herausfordern, weil ich habe ja das Aktenzeichen. Die Akte ist weg, die hat er nicht gekriegt. Also Fragen Sie mich mal, wer hier was bereinigt. Das ist doch der Hammer, die ist nicht da. Ja, aber auf diese Weise bereiten sich unsere politischen Parteien ja selbst den Niedergang oder Untergang. Ja. Deswegen kann man darin schon was Positives sehen. Mhm. Je schlimmer die Herrschaften es uns bereiten, desto schneller sind sie weg. Mhm. Ja, wollen wir es hoffen, dass ich es noch überlebe. Also ich habe ja gesagt, ich würde es gerne noch sehen. Also hier irgendwie langfristig, was 100 Jahre dauert, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, weil die überlebe ich mit Sicherheit nicht. Ja. Ja, gut, dann machen wir erstmal Schluss. Bitte? Und ich weiter auf die E-Mails. Ja, ich mache ich. Ich muss jetzt meinen Sohn vom PC wegjagen, damit ich da dran kann. Und ja, wenn Sie mal Zeit haben, wenn mal irgendwo sind, machen Sie bitte immer digitale Fotos. Die sind immer wichtig. Ich bin kein guter ich kann sowas nicht. Ich hasse das Fotografieren. Das müsste mein Mann machen. Also wir sind beide, also was Fotos betrifft, reicht doch. Katastrophe. Ja gut, einfach eine gut normale Kamera mit ungefähr 4000 Pixel Breite. Ja, aber ich habe das noch nie benutzt. Also die Kamera nicht, das Handy schon. Nein. Kamera dran und ich habe es noch nie benutzt. Keine Handyfotos. Keine. Außer wenn sie 4000 Pixel breit sind. Nee, Sicherheit nicht. Das ist ein einfaches, teures Zählen, die habe ich nicht. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, danke, auf Wiederhören. Dann bedanke ich mich, ne? Ja, machen Sie es gut, tschüss. Ist jetzt 14.20 Uhr. Heute ist Sonntag, der 27.01.2013.